Wie geht's, Esther? Danke, gut. Sie muss jeden Augenblick hier sein. Was, hier? Oh, das freut mich. Mhm. Und was macht Richard? Er studiert an der TH. Was du nicht sagst. An der TH. Ja. Er hat ein Stipendium bekommen. Was du nicht sagst. Da bist du natürlich stolz, weißt du? Oh ja. Das war eine große Auszeichnung. Na, wunderbar. Ist dir doch nicht unangenehm, dass ich gekommen bin, weißt du? Ich hatte dich ein paar Mal angerufen. Ja, ja, ja. Die Sekretärin hat es mir ausgerichtet. Wofür interessiert sich Richard in erster Linie? Für Naturwissenschaft, im Augenblick jedenfalls. Und? Wie geht's bei euch? Oh, ich glaube, Jenny hat sich am besten entwickelt. Du hast sie nie gesehen, oder? Nein. Ziemlich gute Modezeichnerin. So, ja, großartig. Und die Buben? Gehen auf die Universität, ja? Hin und wieder, ja. Ich sehe sie kaum. Ihr Forschungsgebiet ist die Gitarre. Als ob es nicht genug ungelöste Welträtsel gäbe. Ach was. Ich hab's längst aufgegeben, mir ihretwegen Sorgen zu machen. Wie geht's, Dorothy? Ach gut. Nehme ich an. Freut mich, Esther wiederzusehen. Macht sie immer noch Gedichte? Nein, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Er hat eine sehr nette Frau. Ich kenne das. Ja. Na, was sagen Sie? Ein Haufen Dreck, das alles. Nein, nein, das will ich nicht sagen. Ein, zwei hübsche Sachen, Herr Doktor. Und wir haben uns geeinigt auf einen hübschen Preis. Ich hatte nicht gedacht, dass du kommen würdest. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Nein, nein, nein, du, ich will dir dein Geschäft nicht verderben. Verzeihen Sie, Herr Doktor, nennen Sie sich lieber gleich, was Sie wollen. Sonst gibt's später Scherereien. Was wollen Sie haben? Ja, nichts wollte ich haben. Victor, bin nur gekommen, um dir guten Tag zu sagen. Gegen persönliche Souvenirs habe ich nichts einzuwenden. Sehr großzügig von Ihnen. Ja, ich habe ihm alles verkauft. Ich dachte ja nicht, dass du noch kommen wirst. Oh, natürlich. Und was nimmst du dir? Eigentlich gar nichts. Esther möchte vielleicht eine Lampe oder irgendwas. Er ist nicht interessiert, verstehen Sie? Er ist ein moderner Mensch. Weißt du, ob noch eins von Mutters Abendkleidern da ist? Ich habe noch nicht alles durchgesehen. Warten Sie, ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Sie hatte einige wirklich aufsehenerregende Abend. Meinen Sie das hier? Ja. Ja. Zum Beispiel. Mein Gott, ist das nicht wunderschön? Du, ich glaube sogar, sie hat es zu meiner Hochzeit getragen. Ja, aber was willst du denn damit? Vielleicht könnte Jenny sich aus dem Stoff etwas anderes machen. Ich möchte ganz gern, dass sie etwas von Mutters Sachen trägt. Das ist eine hübsche Idee. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Sie sind wunderschön. Was ist eigentlich mit dem Klavier geschehen? Das haben wir schon vorher verkauft, als ich noch studierte. Wir haben ziemlich lange davon gelebt. Davon hatte ich keine Ahnung. Ja, und das Silber. Richtig, richtig. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Solltest du auch. Du, weißt du übrigens, dass du Papa jetzt sehr ähnlich siehst? Was, ich? Ja. Das ist wirklich verblüffend. So, meine Herren. Ich glaube, wir sollten das Geschäft erstmal erledigen. Ja, bitte. Lass dich nicht stören. Sie hätten also nur mehr 700... Ich freue mich, dass du so gut aussiehst. Du auch, du siehst großartig aus. Ja, ich spiele ja Tennis und ich reite was jeden Morgen. Weißt du übrigens, dass ich dich mehrmals in diesem Jahr anrufen wollte? Und jetzt... Mach erst das Geschäft fertig, wir sprechen später darüber. Und jetzt gebe ich Ihnen... Bist du überhaupt mit dem Preis einverstanden? Ach was, ich mische mich doch nicht ein. Ich habe diese Burschen kennengelernt, als Dorothy und ich die Wohnung auflösten. Und ich fand, sie sind mies, ja, von oben... Seid ihr denn etwa geschieden? Ja,